sagen können sie wenig. Ich spare meine Worte. Ich spare meine Worte. Sie reden viel, doch sagen können sie wenig. Ich spare meine Worte. Investiere lieber in Training. Du Parasit bist ein elendiger Schädling. Auf immer und ewig wie eine Bestie gefangen im Käfig. Ich agiere nicht im Raster. Zap, zarab, und du gibst mir all dein Zaster. Auf Paypal spenden Link. Umso mehr du dich anstrengst, umso mehr kannst du spenden. Lass mich Leben beenden im Sekundentakt zum Beat. Dragon baut das Instrumental und ich sorge dafür, dass Blut fließt. Original OG, es wird richtig mies. Ein Blutbad, während das Blut aus deinen Ohren schießt. Und es liegt wieder Böses in der Luft. No love in the air, nobody crosses me. And if you do, I really don't care. Ich will mehr und mehr. Und der Hunger, er wird stetig, denn der Magen, er ist leer. Ich wähle aus nach dem Zufallsprinzip. Immer und ewig auf der Jagd nach dem großen Ziel. Und mein Ziel ist klar, Tod und Verderben über die Welt. Das bis zu jenem Tag, an dem mein Atem mich verlässt. Du wirkst gestresst vom Alltag, der dich plagt. Doch glaub mir eine Sache, der wirkliche Beigeschmack ist fad und am Ende trist. Das Leben, es wird bitter abgelaufen, deine Frist. Die Lebensspanne kurz, also friss oder werde gefressen. Ich bin besessen, weil die Dämonen mein Handeln lenken.